schon nach. Spür den Wind so kalt auf Wangen und Haar. Mein Blut ist erstarrt, wieder zitternd kleine Fink, der auf den Raubvogel starrt. Lass mich los, ich spiel nicht mit in deinem Spiel. Lass mich nicht los, du weißt, dein Kuss ist, was ich will. Sei mein Gebieter, lass mich frei. Mir ist die Welt, in der du leben willst, so fern. Komm nur herein, dann zeig die Sklavin ihrem Herrn, wie sie sich fügt, für immer fügt. Ist die Stunde schon nah? Warst du nur ein Spuk im bunten Licht, das ich sah? Wirst du Wolf oder Fledermaus sein? Wie kann es sein, dass sich nun alles in mir sträubt? Und doch ich brenn und bin von Leidenschaft betäubt. Ich will, dass mein Blut in deinem Pulsschlag wieder klingt. Such das Gefühl, wenn Gift und Stachel in mich dringt. Dunkle Empfängnis, Blut zu Blut. Yeah.